Goethe-Zertifikat A2, Modelltest 2. Hören, Teil 1. Sie hören 5 kurze Texte. Sie hören jeden Text 2-mal. Wählen Sie für die Aufgaben 1 bis 5 die richtige Lösung: A, B oder C. Lesen Sie jetzt Aufgabe 1. Und hier das Wetter. Heute Abend und in der Nacht gibt es starke Gewitter. Morgen scheint zuerst die Sonne, am Nachmittag kommen von Westen Wolken auf und es kann auch etwas regnen. Mit 22 bis 25 Grad ist es nicht mehr so heiß wie in den letzten Tagen. Abends bleibt es aber trocken. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und hier das Wetter. Heute Abend und in der Nacht gibt es starke Gewitter. Morgen scheint zuerst die Sonne, am Nachmittag kommen von Westen Wolken auf und es kann auch etwas regnen. Mit 22 bis 25 Grad ist es nicht mehr so heiß wie in den letzten Tagen. Abends bleibt es aber trocken. Lesen Sie jetzt Aufgabe 2. Und hier die Verkehrsmeldungen. Autobahn A1, Dortmund Richtung Köln. Die Straßenarbeiten sind zu Ende. Sie haben wieder freie Fahrt. Auch auf der A3, Köln Richtung Frankfurt, können Sie nach einem Unfall wieder normal fahren. Achtung Autofahrer! Schwerer Unfall auf der A31 zwischen Heeg und Gronau. Bitte fahren Sie langsam. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und hier die Verkehrsmeldungen. Autobahn A1, Dortmund Richtung Köln. Die Straßenarbeiten sind zu Ende. Sie haben wieder freie Fahrt. Auch auf der A3, Köln Richtung Frankfurt, können Sie nach einem Unfall wieder normal fahren. Achtung Autofahrer! Schwerer Unfall auf der A31 zwischen Heeg und Gronau. Bitte fahren Sie langsam. Lesen Sie jetzt Aufgabe 3. Hallo Nadja, hier ist Lea. Am Samstag ist doch das Sommerfest bei uns im Garten. Getränke und Essen haben wir schon gekauft. Aber denkst du bitte an deine CDs? Bringst du sie mit? Dann können wir tanzen. Spiele haben wir. Pauline will ein paar mitbringen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Nadja, hier ist Lea. Am Samstag ist doch das Sommerfest bei uns im Garten. Getränke und Essen haben wir schon gekauft. Aber denkst du bitte an deine CDs? Bringst du sie mit? Dann können wir tanzen. Spiele haben wir. Pauline will ein paar mitbringen. Lesen Sie jetzt Aufgabe 4. Guten Tag, Frau Berger. Gundula Groß von der Firma Alturistik. Frau Berger, Sie hatten doch am nächsten Montag einen Termin mit Herrn Lebach. Leider ist Herr Lebach am Montag auf Geschäftsreise und kann erst am Mittwoch wieder da sein. Er schlägt vor, dass Sie dann am Mittwoch, dem 23. September um 13 Uhr hier vorbeikommen.